Das überstrapazierte Bundesratsveto nutzt auch nur vordergründig den Parteien, die im Bund in der Opposition sind. In Wirklichkeit vergrößert es die Politikverdrossenheit, weil immer mehr Menschen den Eindruck haben, dass es kaum einen Unterschied mache, welcher Partei sie ihre Stimme geben. Und wenn man ehrlich ist, haben sie damit auch teilweise recht. Eine wirklich grundlegende Hartz-IV-Reform stand 2021 bei der Bundestagswahl nicht zur Wahl. Selbst eine absolute Mehrheit der Linkspartei, also der Partei, die Hartz-IV wohl am deutlichsten kritisch gegenübersteht, wäre an der Unionsfront im Bundesrat zerschellt. Wie wir unseren Föderalismus reparieren können. So kann es also nicht weitergehen. Der Bund muss wieder handlungsfähig gemacht werden. Andererseits müssen die Länder weiterhin angemessen an der Gesetzgebung des Bundes mitwirken dürfen. Ein Vorbild könnte dabei die Rolle des Bundesrats sein, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes ursprünglich konzipiert hatten. Die Länderkammer sollte dazu dienen, die besondere Kompetenz der Länder bei der Ausführung von Gesetzen fruchtbar zu machen und existenzielle Interessen der Länder zu schützen. Kern des Problems der Bundesratsblockaden ist, wie beschrieben, die Praxis, dass sich Länder bei einem Dissens zwischen ihren Koalitionsparteien über ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz im Bundesrat enthalten. Eine einzelne Koalitionspartei im Land kann so im Bundesrat de facto ein Nein erzwingen. Diese Mechanik gilt es zu ändern. Ein Land sollte ein Zustimmungsgesetz nur noch dann blockieren, wenn sich die Parteien im Land einig sind, dass das Gesetz den Bundesrat nicht passieren darf. Denn wenn sich die Parteien nicht einig sind, sind Landesinteressen offensichtlich nicht so eindeutig betroffen, dass sich eine Blockade rechtfertigen lässt. Wir brauchen das Ja eines Landes im Bundesrat als neue Default-Einstellung. Ein Nein, auch in Form einer Enthaltung, sollte die Ausnahme sein. Doch wie lässt sich ein solches Ergebnis erreichen? Die verfassungsrechtlich sauberste und sicherste Lösung wäre eine Änderung von Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes. Er lautet im Moment: Der Bundesrat fasst seine Beschlüsse mit mindestens der Mehrheit seiner Stimmen. Mit anderen Worten, der Bundesrat kann nur mit absoluter Mehrheit einen Beschluss fassen, etwa einem Zustimmungsgesetz zustimmen. Das ließe sich einfach ändern, indem man Artikel 52 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes wie folgt fasst. Der Bundesrat fasst einen Beschluss, wenn die Zahl der für eine Vorlage abgegebenen Ja-Stimmen die Zahl der abgegebenen Nein-Stimmen übersteigt. Auf diese Weise würde eine Enthaltung wirklich als Enthaltung zählen. Ein Ja wäre ein Ja, ein Nein wäre ein Nein. Und ein Zustimmungsgesetz würde nur noch dann blockiert, wenn wirklich eine Mehrheit der Stimmen aus den Ländern diese Vorlage für gefährlich hält. Doch erfreulicherweise müsste man noch nicht einmal das Grundgesetz novellieren, um diesen Effekt zu erreichen. Es würde schon ausreichen, wenn die Parteien die Staatspraxis in den Ländern änderten. Sie müssten nur vereinbaren, dass sich das jeweilige Land in Zukunft im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Koalitionsparteien nicht mehr enthält, was im Bundesrat bei Zustimmungsgesetzen eben einem Nein entspricht, sondern standardmäßig Ja sagt. Parteien, die eine Koalitionsvereinbarung schließen, könnten sich schon in den jeweiligen Koalitionsverträgen darauf einigen, sich bei Abstimmungen nur noch in Ausnahmefällen zu enthalten, nämlich nur dann, wenn sich alle Koalitionspartner einig sind, dass ein Gesetz den Interessen ihres Landes schaden würde, weil es zum Beispiel den Haushalt überlasten würde.